1. Als Israel noch in seinen Anfängen stand, liebte Gott das Volk und rief es aus der Knechtschaft in Ägypten heraus. 2. Doch je mehr Gott sie rief, desto weiter entfernten sie sich von ihm, indem sie Götzenbilder wehrten und ihnen Opfer darbrachten. 3. Obwohl Gott das Volk Ephraim wie ein Kind das Laufen lehrt und es schützend in sein Arm schloss, erkannten sie nicht, dass für ihr Heilung während wörtlich war. 4. Erlehtet sie mit menschlicher Güte und liebevoller Zunigung, wobei ihr Lasten erleichtert und sich vertiglich am ihr taglichen Rankommet. 5. Sie sich jedoch weigerten, zu Gott zu kehren, wer den sie ernüt in die Abhängigkeit geraten und unter die Herrschaft des Assyrischen Königs fallen. 6. Infolgedessen wurde der Krieg ihr Stadtheim suchen, ihr wird die Gangsanlagen zu storen und ihr Festungen vollständig vernichten. 7. Das Volk nicht beharrlich dazu, sich von Gott abzuwenden, selbst wenn man sie Umkehr erfordert, seit niemand die Bereitschaft, sein Verhalten zu ändern. 8. Dennoch ringt Gott mit der Entscheidung, Israel aufzugeben, die sein tiefes Mitgefühl in deren hindert, das Volk wie die Stadt Admer und Zeboim wollig zu vernichten. 9. Er wird seinen Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht zerstören, weil als heiliger Gott und nicht als Mensch handelt, der von unkontrollierte what geleitet wird. 10. In der Zukunft wird das Volk dem Herrn folgen, wenn sein Stimm wie ein Low erhebt, woraufhin sein kinde Wolle erfurcht aus der Fern herbeilen werden. 11. Sie werden wie Vogel aus Ägypten und wie Torben aus Assyrien zu rückkehren, damit Gott sie wieder sicher in ihrer Heimat anzudellen kann, wie er es versprochen hat.